Na, herzlich willkommen zum neuen Dubcast. Der letzte Podcast war ja eine Weile her. Vielleicht schaffe ich es jetzt inzwischen etwas regelmäßiger, einen Podcast zu produzieren. Mal sehen. Was ihr hier im Hintergrund hört, ist Wolfonic mit dem Mystic Rhythm, erschienen bei RCL. Einer EP, Love Not Money heißt sie, und von dem Stück ist auch noch ein schönen Toast von Solo Bantan. Hören wir gleich danach. Erstmal viel Spaß mit diesem Rhythm. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than it is for a rich man to enter through the gates of Zion, you know? Solo Bantan and Wolfonic, come again, hear me now. Say, I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy, but in a them no put your trust. So me sing again. I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy, but in a them no put your trust. Material boy and girl in a material world, ready to sell them soul, fill your diamonds and pearls. Well, that don't make no sense, you're living in a pretense to obtain the pounds and the pence. Dollars and cents, drop my euro and yen. Money comes in on your hand and then it's gone again. Me no begging no friend, from I can feed my children. Me keep the money at a distance, it's insanity. Cut them and put them vanity before humanity. Them talking love and showing none, we need some clarity. To practice what you preach is a necessity. To gain a profit, human life is a commodity. Them say we went to war to stop human atrocity. Coincidence, I found some highway that was so lucky. Say whose idea is this strategy? This lifestyle is a tragedy. Say I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. In a them no put your trust. So me sing again. I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. In a them no put your trust up. Say them a dash for the cash, them a sprint for the mint. They ready for kill them one another. Without a blink, you better think. Cause unity is strength, so keep the link. To gain the world and lose your soul, so tell me what's the benefit. Money grabber, find some most of them a backstabber. Money come before them friend and them brother. Would I sell them mother? Trading them granny for a dollar. Greed and gluttony are where them follow. Volphonic blaze of fire. Love and harmony we deal with dire. Money pay with bills and not with master. Your master card and visa. They claim it would have make your life easier. Now you're in a debt and they're upon your knees. Say I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. Hinder them to put your trust. So me sing again. I don't care too much for money. Money can't buy me love. No, no, no, no, no. Material things might make you happy. Hinder them to put your trust. It can't buy me love. Money can't buy me love. Love, love. Can't buy me love. It can't buy me love. Love, love. Wolfonic heißt der Musiker hinter diesem Track. Ein sehr umtriebiger Netlabel-Artist, der so gut wie auf allen relevanten europäischen Dub-Netlabels schon veröffentlicht hat. Bei RCL, bei A Quiet Bump Remixe erstellt, bei Jatari. Und wir werden in Zukunft von ihm noch mehr hören. Er hat auf Facebook angekündigt, dass ein Album ins Haus steht, eine LP, die erste LP von ihm. Zum Beispiel werden da Tribumen dabei sein, Bo Marley, Control Tower, die sich alle an diesem Album beteiligen. Gemastert wird es von Miletape. Also ein Best-of-Dub-Net-Label, würde ich sagen. Und was wir hier im Hintergrund hören, ist Ras Amalok, ein Künstler aus den USA, der auch schon mit Wolfonic zusammengearbeitet hat. Hat ein Album veröffentlicht, auch auf LCL, mit verschiedenen Künstlern, Beispiel mit Subtab, mit Dubmatics meine ich, mit Brothers Culture, mit Netty Nation. Und was das Album auszeichnet, ist ein sehr warmer, sonniger Sound. Im Hintergrund hören wir Ras Amalok meets Netty Nation mit Ras. Here we go. How we live in the light of the tears that you cry is so frustrating. I tell you, baby, you say you wanna be on your own. And I live with that cause I realize that you're grown. But you switch up gears every time we reach that zone. 1 minute you want me and the next you want me gone. You can't do what you asked for, baby. Cause your day is mine, just my gift this anyway. And I realize you don't need my company. And I ask myself, what do you want from me? What do you want from me? So make up your mind. Auf dem Netlabel Ideology ist ein Dub-Release erschienen und das ist von so hoher Qualität, dass man sich eigentlich schon auf weitere Releases freuen kann, die möglicherweise bei Ideology noch erscheinen. Das Netlabel war ja eigentlich eher bekannt für Elektronik und ein bisschen dieser spezielle Hip-Hop aus Köln, Colonius Monk Kollektiv. Und nun hat Dubsalong ein Album, Dub Urban Chamber, veröffentlicht. Ein sehr deepes Dub-Album mit Elementen auch aus Dubstep, aus Funk, Elektronik. Sehr empfehlenswert auf Ideology herunterzuladen und wir hören den ersten Track, In a Dream. von diesem Album. Alle relevanten Links zu diesem Podcast findet ihr auf dubcommander.blogsport.de. Hier gibt es auch eine Tracklist mit den Links, wo ihr euch die Tracks bzw. Alben runterladen könnt. Das sind ja alles Netlabel-Releases, die ich hier vorstelle. Alle kostenlos zum Runterladen aus dem Internet. My man don't wanna do them things. No, I drugs. Only the sweet sense Amelia got Jack ring. Oh, I drugs. I don't really wanna do them kind of things. No, no, cause I'm a herb man. So Jaja bring up the herbs. Wait, cause I'm a herb man. Arabian not herb. So bring me the herb. Bring me the good, the good sense of me, yeah. Oh, yeah. Bring me the herb, the lamb's bread and the good sense of me, yeah. Cheerio. Yo, to bring it home. Hey, hey, hey, hey, hey. Just bring it home, yeah. Bring the sense of me, yeah. Tell me why you bring it home. Yeah, come me come. Say bring it come, say bring it come, say bring it come. Loud. Bring the sense in me now. Me say me why you bring it come. Lord, me why you bring it in a kilo and bring it in a ton. Bring it in a kilo and bring it in a ton. Scotland people, me say them want some. Let's put it in a whizzer sometime in a day bum. Give me wisdom, it'll keep me fresh and it'll keep me young. It'll give me the lyrics of a roll off my tongue. So bring it come, bring the sweet sentiment in your palm. Lord, hear me. Me say no bring me no knife, boy. Me say no bring me no gun. No way. Me say no bring me no crack, no heroin. No bring me no opium. Lord, all you got to do is bring the sweet sentiment in your palm. Because we smoke it in a the winter, smoke it in a the chillum. Smoke it in a the winter, sometime in a chillum. It'll give me knowledge, it'll give me wisdom. It'll keep me fresh and it'll keep me young. It'll give me the lyrics of a roll off my tongue. Stand up and not sit down, me sit down. Walk me a walk and I run me a run. Jaja made the moon and the star and sun. So bring it come, bring the sweet sense to your world, bring it come. Shock a sense of media, smoke it in a chalwa. Oh, guys, but the shock a sense of media, somebody in a reason. Oh, so I nourish it, and I cherish it. I build it up to perfection. I roll up, split, and I take a lick. Jah knows I man could not resist it. Good up for your body, good up for your structure. Good up for your body. Also good up in the high blood pressure. Good up in the thing I wear them call. I mean say bring the sense to come come. Jaman you better bring the sense to come come. I mean say bring the sense to come come. Jaman you bring it in a kilo and bring it in a ton. Yeah. Because we want all the sense, we no want it for done. We want no sense, we no want it for done. God and spoke it in a winter and in a digital. It a give we knowledge, it a give we wisdom. Yes, that is a tick up with you, the place come. Some wickedness selection, the man at you. So bring it come. Bring a man the sense come. Zoom T. Blind we no deaf and you know we no dumb. Blind we no deaf and you know we no dumb. Stand up and I sit down, I sit down. Want me a walk and I run me a run. Yeah, well easy. How you feeling, massive? I want we a warm up. I want we a try to get my vibes. Come in, Zumti. Yes, Zumti. Cheers, lads. Sepp und Scotty waren das, die zu diesem Kiffer-Track ihre Stimmen beigetragen haben. erschienen auf shatari.org, auch schon inzwischen einem Urgestein im Internet in Sachen Dub und vor allem diesem 8-Bit-Sound, der dort zelebriert wird. Und Shatari hat es inzwischen auch ein wenig wegentwickelt vom reinen Netlabel hin dazu, dass sie auch viele bzw. immer mehr Releases auf Vinyl bzw. CD herausbringen. Was ich persönlich etwas schade finde, dass man viele Sachen nicht mehr so im Internet bekommt, aber auf der anderen Seite werden sie so zum ernsthaften, traditionellen Plattenlabel. Und was hier schon im Hintergrund läuft, ist der zweite Track vom Album Brass Islands of Dub von Mikrush, erschienen bei Terra Incognita Recordings. Ein Album voller Blazer-Sounds, voller Blasinstrumente und Horns. Wer darauf steht, der wird sich sehr darüber freuen, dass es diese schöne Musik gibt. Und der Track heißt Isla de la Juventud und ja, here we go. So, das war es dann auch für heute von meinem Podcast Ausgabe 2, der Dubcast. Ich hoffe, es waren ein paar gute Tracks für dich dabei. Du hattest Spaß beim Hören und findest ein paar schöne Sachen im Internet. Über Feedback freue ich mich gerne auf dem Blog dubcommander.blogsport.de. Und ja, wenn ich wieder Lust habe, mache ich wieder einen neuen Podcast und mit neuen Tracks und neuen Empfehlungen aus meiner Musiksammlung. Okay, bis dann. Tschüss.